13. Psychische Symptome. Unter dieser Überschrift wollen wir ein paar häufige Störungen abhandeln, die gewöhnlich als psychisch bezeichnet werden. Dabei dürfte auffallen, wie wenig Sinn eine solche Bezeichnung innerhalb unserer Betrachtungsweise ergibt. Es ist in Wirklichkeit nicht möglich, eine scharfe Trennungslinie zwischen somatischen und psychischen Symptomen zu ziehen. Jedes Symptom hat einen psychischen Inhalt und äußert sich über den Körper. Auch Angst oder Depressionen benutzen für ihre Verwirklichung den Körper. Solche somatischen Korrelationen liefern jedoch auch der schulmedizinischen Psychiatrie die Grundlage für ihre pharmakologischen Eingriffe. Die Tränen eines depressiven Patienten sind nicht psychischer als Eiter oder Durchfall. Die Unterscheidung sieht bestenfalls an den Endpunkten des Kontinuums berechtigt aus, wo man eine Organdegeneration mit einer psychotischen Persönlichkeitsveränderung vergleicht. Je mehr wir uns jedoch von den Endpunkten zur Mitte hin bewegen, umso schwieriger wird es, die Trennlinie zu finden. Doch selbst die Betrachtung der Extreme rechtfertigt beim genauen Hinsehen keinesfalls die Unterscheidung zwischen somatisch und psychisch, da der Unterschied nur in der Art und Weise der Symboläußerung liegt. Asthma unterscheidet sich im Erscheinungsbild von einem amputierten Bein genauso stark wie von Schizophrenie. Die Klassifizierung in somatisch und psychisch bringt mehr Missverständnisse als Ordnung mit sich. Wir sehen keine Notwendigkeit für diese Unterscheidung, da unsere Theorie einheitlich auf alle Symptome anwendbar ist und keine Ausnahme braucht. Symptome können sich zwar der unterschiedlichsten formalen Ausdrucksformen bedienen, benutzen hierfür aber alle den Körper, durch den der dahinterstehende Bewusstseinsinhalt sichtbar und erfahrbar wird. Das Erleben des Symptoms findet allerdings schon wieder im Bewusstsein statt, sei es Traurigkeit oder der Schmerz einer Wunde. Im ersten Teil wiesen wir darauf hin, dass alles Individuelle ein Symptom ist und nur die subjektive Wertung über krank oder gesund entscheidet. Analog gilt dies auch im sogenannten psychischen Bereich. Hier sollten wir uns ebenfalls von der Vorstellung lösen, es gäbe normales und unnormales Verhalten. Normalität ist eine Aussage über statistische Häufigkeit und daher weder als Klassifikationsbegriff noch als Wertmaßstab brauchbar. Normalität wirkt zwar angstvermindernd, steht aber einer Individuation entgegen. Die Verteidigung einer Normalität ist eine schwere Hypothek der traditionellen Psychiatrie. Eine Halluzination ist weder irrealer noch realer als jede andere Wahrnehmung. Ihr fehlt lediglich der Beifall des Kollektivs. Der psychisch Kranke funktioniert nach den gleichen psychologischen Gesetzen wie alle anderen Menschen. Der Wahnkranke, welcher sich verfolgt und von Mördern bedroht fühlt, projiziert seinen eigenen aggressiven Schatten genauso auf die Umwelt wie die Bürger, die härtere Strafen für Verbrecher fordern oder Angst vor Terroristen haben. Jede Projektion ist Wahn. Und deshalb ist die Frage müßig, wann ein Wahn noch normal und wann er schon krankhaft ist. Der psychisch Kranke und der psychisch Gesunde sind theoretische Endpunkte eines Kontinuums, das sich aus dem Wechselspiel von Bewusstheit und Schatten ergibt. Beim sogenannten Psychotiker erleben wir in der extremsten Form das Ergebnis erfolgreicher Verdrängung. Werden alle möglichen Kanäle und Bereiche, den Schatten zu leben, absolut sicher verschlossen, so kommt es irgendwann einmal zum Wechsel der Dominanz und der Schatten übernimmt total die Herrschaft über die Persönlichkeit. Dabei unterdrückt er meist genauso absolut den bisher beherrschenden Teil des Bewusstseins und holt mit hoher Energie all das nach, was der andere Teil des Menschen sich bisher nicht zu leben traute. So wandeln sich biedere Moralisten in obszöne Exhibitionisten, ängstliche und sanfte Naturen in wilde und tobende Tiere und schüchterne Versager in Größenwahnsinnige. Auch die Psychose macht ehrlich, denn sie holt all das bisher Versäumte mit einer der Umwelt angsteinflößenden Intensität und Absolutheit nach. Es ist der verzweifelte Versuch, die gelebte Einseitigkeit wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ein Versuch allerdings, der in der Gefahr schwebt, aus dem ständigen Wechsel der Extreme nicht mehr herauszufinden. Diese Schwierigkeit, die Mitte und das Gleichgewicht zu finden, zeigt sich besonders klar im manisch-depressiven Syndrom. In der Psychose lebt der Mensch seinen Schatten. Wahnsinn löst in den Zuschauern seit jeher große Angst und Hilflosigkeit aus, denn er erinnert sie an ihren eigenen Schatten. Der Wahnsinnige öffnet uns eine Tür zur Hölle des Bewusstseins, die in uns allen ist. Das aus der Angst entstehende wilde Bekämpfen und Unterdrücken dieser Symptome ist daraus zwar verständlich, doch wenig geeignet, das Problem zu lösen. Das Prinzip der Schattenunterdrückung führt ja gerade zu der gewaltsamen Explosion des Schattens. Ihn erneut zu unterdrücken, vertagt das Problem, löst und erlöst es aber nicht. Der erste notwendige Schritt in eine andere Richtung ist auch hier die Erkenntnis, dass das Symptom durchaus seinen Sinn und seine Berechtigung hat. Auf dieser Einsicht aufbauend kann man dann Überlegungen anstellen, wie man die heilsame Zielrichtung des Symptoms hilfreich unterstützen kann. Diese wenigen Bemerkungen sollen zum Thema der psychotischen Symptome genügen. Eingehende Deutungen bringen in diesem Bereich wenig Gewinn, da der Psychotiker keine Offenheit für eine Deutung mitbringt. Seine Angst vor dem Schatten ist so groß, dass er ihn meist voll nach außen projiziert. Der interessierte Beobachter wird mit einer Deutung wenig Schwierigkeiten haben, wenn er die beiden in diesem Buch wiederholt besprochenen Regeln im Auge behält. Alles, was vom Patienten im Außen erlebt wird, sind Projektionen seines Schattens. Stimmen, Angriffe, Verfolgungen, Hypnotiseure, Mordabsichten und so weiter. Das psychische Verhalten selbst ist die erzwungene Verwirklichung des nicht gelebten Schattens. Psychische Symptome lassen sich letztlich gar nicht deuten, da sie bereits das Problem direkt ausdrücken und keine andere Ebene zur Umsetzung benutzen. Daher klingt alles, was man über die Problematik psychischer Symptome sagen kann, schnell banal, da der Übersetzungsschritt fehlt. Dennoch wollen wir in diesem Rahmen noch drei Symptome als Beispiele ansprechen, da sie eine weite Verbreitung haben und meist zum psychischen Bereich gezählt werden. Depression, Schlaflosigkeit und Suchtkrankheiten.